Und wenn der Feierabend kommt, dann bin ich wieder lustig. Das Mixery ist kalt und die Hähnchenschenkel knusprig. Dann mach ich nur noch, was ich mag, denn ich weiß, was mir gefällt. Die neue Turbostadt. Und dann tanze ich auf dem schmalen Gras. Das Wochenende kommt, werde ich ein bisschen radikal. Lasse die Zahlen hinter mir, denn ich weiß, ich hab die Wahl. Heute Abend wird getankt und für die Anarchie getankt. Ich hol die Nieten auf dem Schrank.